Dorothee Eberhardt. Von ihr hören wir das Stück für Streichorchester mit dem Titel Streicher pur. Es ist in drei Sätzen angelegt, wobei die Außensätze voller Energie und Rhythmik sind, der Mittelsatz aber bis auf einen kurzen Mittelteil ruhig, statisch und geheimnisvoll. Volodymyr Sivokip leitet das Lviv National Philharmonic Orchestra der Ukraine. Thank you. Thank you. Volodymyr Sivokip stand am Pult des Lviv National Philharmonic Orchestra der Ukraine. Sie interpretierten das Werk Streicher pur von Dorothee Eberhardt. Jetzt im Concerto Bavarese auf Bayern 2 ein Werk von Tobias P.M. Schneid. Drei Abschiede und Intermezzo für L, sein Klaviertrio Nummer 2. Gespielt wird es vom Thekla-Trio mit Esther Hoppe Violine, Maximilian Hornung Violoncello und Benjamin Engeli Klavier.

Wir hörten das Tekla-Trio mit dem Klaviertrio Nummer 2 von Tobias P.M. Schneid. Drei Abschiede und Intermezzo für L. Die Sehnsucht, einen bestimmten Klang zu formen, der in seinem Kosmos lebendig wird, beflügelt, inspiriert und berührt mich. Das sagt die Griechin Konstantia Gursi über ihre Arbeit, das Komponieren. Ihr Werk »Melodien vom Meer« gehört zu den Kompositionen, die sie der Natur gewidmet hat. Eine Serie an Werken, die zum einen zum Nachdenken anregen und zum anderen eine Aufforderung sind, sich bewusst mit der Natur auseinanderzusetzen. Die Satztitel lauten »Welle«, »Schildkröte«, »Eisberg«, »Wolken«, »Wal«, »Reflexionen« und »Leuchtturm«. Konstantia Gursi spielt in dieser Aufnahme das präparierte Klavier und Perkussion, William Jun Klavier und Perkussion und Nils Mönkemeyer Viola. Thank you. Thank you. Melodien vom Meer für Viola, Klavier und kleine Schlagzeuginstrumente von Constantia Gursi. Es spielten Nils Mönkemeyer, William Jun und Constantia Gursi. Weiter geht's mit dem Zyklus Traumgeographie von Max Beckschäfer. 7 Lieder nach Gedichten von Shalom Ben-Kurin für Bariton und Streichorchester. Die Satztitel lauten: Wiedersehen in München 1956, Alle Räume werden leer und kahl, Starb denn der Mensch, Traumgeographie, Trinklied in Jerusalem, Liebeslied im Kriege, München 1937. Wir bringen eine Aufnahme mit Bariton Christian Rieger, begleitet vom Jewish Chamber Orchestra München unter der Leitung von Daniel Großmann. Alten Hasses durch die Gassen, die mich vertrieben und verstoßen hat. Ich kann sie jetzt nicht mehr erfassen. vergessen ist der süße Tee, den wir als die Welt noch lieblich war, aus den schlanken thank you. des Traues lächelnd leise Stimme zwischen neuen und verlorenen Ort spann der Traum nun seine the Thank you. nicht ein Mädchen, noch am Fenster. Thank you. Bariton Christian Rieger sang den Liederzyklus Traumgeographie von Max Beckschäfer. 7 Lieder nach Gedichten von Shalom Ben Kurin. Daniel Grossmann leitete das Jewish Chamber Orchestra München. Mit dem Doppelkonzert für Klarinette, Akkordeon und Streichorchester der slowakischen Komponistin Viera Janáčeková geht es weiter im Concerto Bavarese. 2020 erhielt sie noch den ETA Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg, ihrer Wahlheimat. Im Mai 2023 ist sie mit 82 Jahren gestorben. Oliver Klenk spielt Klarinette, Stefanie Schumacher Akkordeon, Ivan Buffer leitet das Quasars-Ensemble. Thank you.

Wir hörten Oliver Klenk Klarinette und Stefanie Schumacher Akkordeon. Zusammen mit dem Casals Ensemble unter Ivan Buffer spielten sie das Doppelkonzert von Viera Janáčeková.